Der vierte Jahrestag des amerikanischen Einmarsches in Bagdad war für niemanden ein Grund zum Feiern. Aufständische im Irak haben an einem Tag 10 US-Soldaten getötet. Für die amerikanische Armee geteilt wurden gestern 4 Soldaten in Bagdad ums Leben, bis ihr Fahrzeug von einem Sprengsatz zerstört wurde. Seit 2 Wochen bleiben im Westen der irakischen Hauptstadt Ziel. Schuss noch einmal zum Salut hinüber, gib man nicht her, lässt sich viel an, wo du jetzt ruhst als Werkzeug ihres Iraqi Freedom. Gefällt zu puren Größenwahns und mit der Arroganz des Siegers schürt er dir Hass von Anfang an. Die für ihren Herrn das Leben ließen. Niemals wohl sind es die letzten, welche denn dort ihr Blut vergießen. Ein Freiheitskampf Amerikas macht Demonstration doch wohl mehr. Eure Hymne und es schreit Glenn, you bombs bursting in the air. Und so werden Weißer täglich Bomben explodieren. Heckenschüsse, Besatzerköpfe an die Siege. Vater, noch der Held schwenkt nun schon lang den Kurs im Rahmen an Menschen, Material und Geld und auch des Volkes Rückhalt sinkt. Die Stimmung in der Heimat wie solange die Gräberfelder wachsen, in die gemeißelt, rest in peace. Thank you.